Dies sind unsere Themen: Biwak-Projekt angelaufen, Heizlüfter verursacht Brand und Aue holt starkes Remis. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Heute findet im Rathaus um 16 Uhr eine öffentliche Sitzung des Kulturausschusses statt. Unter anderem wird über den Umbau des Gebäudekomplexes Lange Straße 31 bis 33 zur künftigen Nutzung als Stadt- und Kreisarchiv sowie Stadtbibliothek entschieden. Außerdem gibt es eine Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner. Das europaweite Förderprojekt BIWAK ist nun in Nienburger Stadtteilen Nordertor und Lehmwandlung angelaufen. Gekoppelt an das Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt soll es die Chancen der Bewohner in benachteiligten Stadtgebieten verbessern. Hierfür stehen nun 1,9 Millionen Euro zur Verfügung. Projektleiterin Britta Kreuzer erläutert den aktuellen Werdegang. Wir werden ab Januar eine Einstiegsmaßnahme mit der Arbeitsverwaltung und Bildungsträgern hier vor Ort durchführen. Aber jetzt schon können sich alle Menschen bei uns im Projektbüro melden, die Interesse daran haben, in der Lehmwandlung oder im Nordertor beschäftigt zu werden, in Beschäftigung zu gehen und sich dafür zunächst erstmal ein bisschen zu qualifizieren. Am Freitagabend, dem 4. Dezember, kam es in der Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Wölperstraße zu einem Badezimmerbrand. Die rund 30 Kräfte der Ortswehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Aufgrund der Rauchgasentwicklung war den beiden Mietern der Weg durch das Treppenhaus versperrt. Einsatzkräfte retteten das Pärchen mit einer Leiter, die ans Fenster gestellt wurde. Der Schaden beliefe sich auf 1000 Euro. Die Ursache soll ein Heizlüfter gewesen sein. Personen wurden nicht verletzt, so Polizeisprecherin Gabriela Mielke. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Handballverbandsligist SV Aue-Liebenau holte am Sonntagabend ein 32:32 Remis beim Tabellenkonkurrenten in Söhre. Trotz leichter Personalprobleme ließen sich die Südkreisler nicht unterkriegen und knüpften an die guten Leistungen aus den Vorwochen an. Trainer Carsten Thomas ist mit dem Unentschieden zufrieden. Unterm Strich war das jetzt so in Ordnung, keine Frage. Unterm Strich war das für beide Seiten dann verdient. Wir hätten es auch gewinnen können, wir hätten aber auch kurz noch verlieren können. Also von daher war das jetzt in Ordnung, kann ich gut mitleben. Waren halt sehr angeschlagen, also personell sehr angespannt heute. Und von daher war das gut. Aue-Liebenau festigt mit diesem Unentschieden den 6. Tabellenplatz. Kommendes Wochenende hat der SV spielfrei. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.